komm, sag es allen weiter. Wir sollen es weiter sagen. Was? Nicht alles und jedes soll man weiter sagen. Wir sollen etwas Schönes weiter sagen, eine Einladung. Da wär ein Mahl, da wären Menschen, da hinten in dem Haus mit dem Turm. Da wäre ein Tisch gedeckt und da gäbe es was Wunderbares zu essen. Was denn? Da wären Menschen, die tischen sich selber auf. Die schmecken Menschen wie Brot, Brotmenschen. Menschen, wie Jesus einer war. Die treffen sich da hinten in dem hohen Haus mit dem spitzen Turm. Menschen wie Jesus. Man sagt, wo die zusammenkommen, da wäre Gott, da wäre der Himmel. Ob das stimmt? Kommt, sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein. Kommt, sagt es allen weiter.